Wie sieht das Arbeitsranking genau aus? Hier nochmal mit Details zu Positionen und Prozenten. Arbeit ist oft ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für einen neuen Wohnort. Im Städteranking hat er sogar sein eigenes Detailranking bekommen. Das Prognos-Institut hat speziell dazu verschiedene Parameter untersucht. Wie viele Arbeitsplätze gibt es? Wie viele Menschen machen eine Ausbildung? Wie viele gründen Firmen? Das können Städte in Baden-Württemberg und Bayern gut. Ulm in Baden-Württemberg liegt dabei an der Spitze. Ingolstadt in Bayern auf Platz 2. Und das ist nicht die einzige bayerische Stadt in den Top 10. Die oberen 10 sind zur Hälfte bayerisch dominiert. Besonders bekannt für gute Löhne und hohe Jobchancen ist aber eigentlich Bayerns Hauptstadt München. Wie ist es möglich, dass die Metropole in den Top 10 nur den vorletzten Platz erreicht und die Bankenstadt Frankfurt am Main dort überhaupt nicht zu finden ist? Das kann zum Beispiel an der Quote der Auszubildenden liegen. Nur ca. 3% der Einwohnerinnen und Einwohner in der Main-Metropole sind Auszubildende. Bei Universitäten ist es ähnlich. Weniger als ein Zehntel der Menschen in München und Frankfurt studieren. Im Vergleich dazu holt Heidelberg als beliebte Universitätsstadt viele Punkte und belegt Platz 3. Knapp ein Viertel der Einwohnerinnen und Einwohner studieren hier. In Freiburg im Breisgau sind es 14%. Und das Schlusslicht des Rankings? Oberhausen hat nicht einmal eine Universität. Die Stadt liegt in Nordrhein-Westfalen, NRW, sowie 9 andere Städte der hinteren 10. NRW ist aber auch mit Abstand das Bundesland mit den meisten Einwohnern. Die Stadtregierungen müssen hier mit komplexen Bedingungen zurechtkommen.